Was heißt mit Demut beten? Es heißt, seine eigene Unwürdigkeit, Schwachheit und Armseligkeit aufrichtig erkennen und beim Gebet eine angemessene Körperhaltung einnehmen. Verschieden sein, aber angemessen. Ja, sich im Kopf stellen zum Beispiel, kann man schon, aber das ist ja dann für Yoga oder sonst was. Geht auch nicht lange gut. Knien, stehen, sitzen, auf der Erde liegen, ja, Gesicht nach unten oder oben, ist alles möglich. Wohl nicht unbedingt angeraten, vor allem wenn es kalt ist in der Kapelle. Wenn man nicht auf der Erde liegen, oder wenn andere da sind. Normalerweise knien oder sitzen, ja. Zwischendurch aufstehen, wenn man müde ist. Warum nicht?